Sie hören aktuell das Radio Blau Magazin am Abend. Ja, schönen guten Abend in aktuell am Donnerstag, dem 29. Oktober. Wir haben es 7:00 und heute bin ich wieder nicht alleine hier. Hallo Linda. Hallo. Ja, wir haben wieder Plastiktüten, Frühstücksbeutel über unsere Mikrofone gestülpt, die wunderbar knistern. Ja, seit Montag haben wir uns schon den einen oder anderen Film angeguckt, denn seit Montag läuft ja die Doc-Woche hier in Leipzig, auch bekannt unter dem ja viel zu langen Namen Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. Das gibt es seit 1955 in Leipzig, damals war es noch übrigens im sommerlichen September gelegen, Anfang September, eigentlich auch nicht schlecht, wenn es noch so schön warm ist, aber da sind die Kinos auch schön kühl dann, aber gut. Im Oktober, das sind die Kinos dann wiederum schön warm. Das hat auch Vorteile. Ja, wir unterhalten uns über einige Filme, die wir uns angeguckt haben. Und wir beschäftigen uns natürlich auch mit der durch Covid-19 ausgelösten Krise, die ja jetzt auch ein bisschen drängender wird wieder im November. Auch das Radio wird sich möglicherweise wieder irgendwie einschränken müssen. Die Personenanzahlen werden beschränkt werden. Da schauen wir nochmal auf eine Studie zu größeren Veranstaltungen, die heute veröffentlicht wurde, die Restart 19 Studie, und dazu passend werfen wir auch einen Blick noch auf Proteste gegen Anti-Corona-Maßnahmen in Italien. Erstmal hören wir aber Musik und Linda hat da was rausgesucht, du kannst vielleicht mal kurz sagen, was du rausgesucht genau, hast. Genau, ich habe das Lied Maria Tambien rausgesucht von Kruang Bin. hoffe, das spricht man so richtig aus. Ich weiß nicht. Aus Houston, Texas, oder kommen doch aus den USA, glaube ich. Also okay. Weiß ich nicht, man muss das vielleicht Englisch aussprechen, dann Krang Bin. Oder ja, so. Wahrscheinlich. Hört sich auch lustig an. Ja, wir hören jedenfalls mal rein. We'll be right back. Die Filmstarts der Woche. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu den Kinostarts hier bei Aktuell, präsentiert von der Filmriss-Redaktion, die am Samstag hoffentlich wieder alle neuen Filmstarts vorstellt und nicht sagen muss, dass alle Kinos wieder zumachen. Also ihr werdet hier natürlich erfahren, wie so die derzeitige Situation ist und ob wir jetzt die nächsten 4 Wochen wieder komplett auf Kino verzichten müssen. Ist nicht schlimm, wir haben ja reichlich Filme auf jeden Fall, die wir euch vorstellen können, auch aus dem Heimkinoregal. So ist das nicht, ne? Aber wir wollen natürlich auch Filmen ihre Chance gönnen, im Kino zu laufen, und wir wollen natürlich auch Kinos ihre Chance gönnen, zu überleben. Um nicht weniger geht es eigentlich aktuell. Wenn ihr also noch könnt, dann macht es auf jeden Fall. Geht ins Kino, tut den Kinos was Gutes und schaut euch zum Beispiel Schlaf an mit Sandra Hüller. Ein sehr, sehr interessanter Genrefilm, der von Montag bis Mittwoch in den Passage-Kinos läuft. Lief in diesem Jahr auf der Berlinale, ist ein Regiedebüt, aber ein wirklich beeindruckendes Werk. Und wegen Doc Leipzig, was ja auch noch bis zum Sonntag geht, wird es also den Film dann ab Montag in den Passage-Kinos geben. Genauso gibt es schon ab Donnerstag, also ab morgen quasi, mit einer Premiere in Anwesenheit der beiden Hauptdarsteller, nämlich Lars Eidinger und Nina Hoss. Wahnsinnsaufgebot hier in Leipzig in den Passage-Kinos Schwesterlein zu sehen. Der lief auf der Berlinale in diesem Jahr und bringt diese beiden hochkarätigen deutschen Schauspieler zum ersten Mal gemeinsam vor die Kamera. Schwesterlein ist die Geschichte eines Geschwisterpaars. Er ist an Krebs erkrankt und sie ist Knochenmarkspenderin für ihn und peppelt ihn so ein bisschen auf. Darunter leidet allerdings auch ihre Familie und er ist ein ziemlicher Ego-Typ eigentlich. Egomane, der auch nicht darauf verzichten will, eben seinem Job nachzukommen als Schauspieler an der Berliner Bühne. Und das Ganze ist ein sehr, sehr hochemotionales Drama aus der Schweiz mit 2 tollen Hauptdarstellern aus Deutschland. Also unbedingt anschauen. Schwesterlein läuft auch ab Donnerstag in den Kinos. Außerdem läuft ab Donnerstag, nämlich ab heute, in den Kinos und morgen die ganze Welt. Ob der gut ist oder nicht, das müsst ihr selber entscheiden. Wir werden am Samstag sicherlich auch kontrovers darüber diskutieren. Der Film, der so einen Blick reinwirft in die linksradikale Szene. Ein junges Mädchen, das sich radikalisiert, für die halt einfach auf die Straße gehen und demonstrieren, nicht mehr reicht. Könnt ihr euch auch ab jetzt ansehen, nicht in Venedig, im Wettbewerb sogar, und kommt jetzt in die Kinos und morgen die ganze Welt auch in den Passage-Kinos zu sehen. Gibt noch eine Menge mehr. Es gibt natürlich wegen Halloween den einen oder anderen Horrorfilm. Es gibt den Hexenclub zu sehen, dieses Mal in der Blumhouse. Version. Es gibt Hexen zu sehen, eine neue Fassung quasi des Robert Zemeckis-Klassikers. Den gibt es auch wieder auf der großen Leinwand, jetzt mit neuer Besetzung. Und es gibt auch was für die Familie, nämlich Akari zum Beispiel, könnt ihr euch ab dieser Woche anschauen. Oder auch, wenn ihr Lust habt, an Halloween gibt es vielerorts Zombie Dawn of the Dead zu sehen, den Originalfilm von George Romero. Und ja, all das könnt ihr euch ansehen, hoffentlich noch lange in den Kinos hier in Leipzig und natürlich hören am Samstag bei Filmriss, dem Kinomagazin von 12 bis 14 Uhr hier bei Radio Blau. Dann reden wir auch noch ein bisschen über das Doc, was wir so vielleicht gesehen haben und empfehlenswert finden. Bis jetzt auf jeden Fall sehr viel Spannendes dabei. Unter anderem feiert heute Hotel Astoria seine Premiere, ein Film über das legendäre Hotel am Bahnhof von Alina Sierra-Neck und Falk Schuster. Sehr interessantes Werk, wirklich, kann ich euch sehr empfehlen. Mehr Filme am Samstag hier bei Filmriss und ich sage Tschüss, schönen Tag euch, viel Spaß weiterhin hier bei Aktuell und bleibt gesund. Ja, der Lars hat es schon angesprochen, wir leiten jetzt ganz langsam und gemächlich über zu unserem Doc-Wochen-Blog. Ja, die Doc-Woche oder das Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. Linda hat sich ein paar Filme angesehen und ich habe mir auch die Nacht um die Ohren geschlagen und Dokumentarfilme angeschaut, was gar nicht so eine schlechte Art und Weise ist, sich die Nacht um die Ohren zu schlagen. Also es gibt schlimmere Dinge. Das stimmt. Auf jeden Fall, das kann man gut machen. Ja, angefangen hat für mich die Doc-Woche am Montag unter anderem mit dem Film Girls Museum von Shelley Silver. Das ist eine amerikanische Regisseurin und für diesen Film möchte ich nochmal eine Empfehlung abgeben. Der Film lässt ein paar Mädchen sich mit Gemälden im Bildermuseum, also im Museum der Bildenden Künste hier in Leipzig, auseinandersetzen. Die Mädchen sind so zwischen 9 und 17 Jahre alt ungefähr und schauen ganz unbefangen auf die Gemälde und besonders auch auf die Darstellung von Geschlechterrollen auf den Bildern. Ein bisschen chronologisch mit klassischen Gemälden aus dem 16. Jahrhundert von Holbein, dem Älteren und so weiter, wie die alle hießen, wird da angefangen. Und sie beginnen sich dann so vorzuarbeiten, auch zum 20. Jahrhundert. Aus den 20er Jahren sind dann auch Gemälde, die so ein bisschen expressionistisch beeinflusst sind. Ja, was für eine Rolle spielt das, dass viele Gemälde von männlichen Malern gemalt sind und wie werden Frauen auf den Bildern dargestellt? was da dran ist dann Kunst und ja, was muss man den Malern vielleicht auch zugestehen, dass sie einfach nur eben ihre Zeit ja interpretiert haben und vielleicht auch gar nicht so eine Wertung in diese Bilder reinlegen wollten. Und was ist dann doch so eine patriarchale, biografische Prägung der Maler? Und wieso sind überhaupt weniger Bilder von Frauen ausgestellt im Bildermuseum? Und ja, wie eines der Mädchen dann am Ende feststellt, gar keine von Kindern. Das ist dann auch noch ein Wunsch, der da geäußert wird, dass doch eigentlich mehr Bilder von Frauen da sein könnten und auch Bilder von Kindern da sein könnten im Bildermuseum. All die Fragen werden da gestellt und ja, die durchaus klugen Kommentare und die statische Präsenz dieser Bilder, die da auch viel Raum einnehmen in diesem Dokumentarfilm, funktioniert für mich zumindest ganz gut. Also weil man auch die Bilder also noch ja, selten so konzentriert anschauen kann, noch so selten auf so Details gucken kann, außer man geht da ins Museum und das macht man ja nicht, weil man hat keine Zeit, sich da in die Innenstadt zu begeben. Ich gehe jedenfalls äußerst selten ins ja, Museum oder ins Bildermuseum. Aber vielleicht ist das ja auch ein Anlass, sich das nochmal darauf zu besinnen und doch nochmal öfters hineinzugehen. Und der Film kommt nochmal am Samstag jetzt um 20 Uhr im Sinister 4 oder er kommt nochmal am Sonntag um 15 Uhr im Sinister 2 oder man kann ihn auch jetzt die ganze Zeit online unter doc-leipzig.de anschauen, entweder weil man da akkreditiert ist oder aber auch, weil man da sich einen Zugang verschafft. Das kostet, glaube ich, auch nur so ein paar Euro pro Film und ist eigentlich auch ganz gut möglich. Ja, jetzt leiten wir über und die Linda hat sich natürlich auch die Nächte wahrscheinlich oder die Tage um die Ohren geschlagen und Filme angeguckt. War das für dich eine angenehme Zeitvertreib, Filme ja, zu sehen? Ja, sehr. Also vor allem, weil die Filme auch so also ganz anders sind als die, die man normalerweise im Fernsehen oder in den Kinos sieht. Es sind halt Filme, die sehr künstlerisch gestaltet sind auch und wo die Handlung oft gar nicht so im Vordergrund steht, sondern einfach nur die Farben, die Bilder und das Zwischenmenschliche. Und das fand ich auch ganz spannend, weil ich habe mir auch einige Filme angeguckt, wo aber ich hat dir das Kino dabei auch gefehlt ein bisschen vielleicht? Also oder du hast ja auch online angeschaut. Ja, oder? Also, oh, da raschelt's. ja, also natürlich fehlt mir auch das Kino, aber es war auch ganz nett, eingekuschelt zu Hause zu liegen und so die Blätter so im Wind vorbei wehen zu sehen. Das war auch ganz, ganz schön. Ja, genau. Und was ich halt noch sagen wollte, ist, dass ich mir auch Filme angeguckt habe, die ich oft nicht verstanden habe. Also ich habe mir einen thailändischen Film angeguckt, den werde ich auch später nochmal vorstellen. Und ich habe nicht verstanden, was die sagen, aber trotzdem habe ich circa gewusst, worum es geht. Also der Regisseur hat darauf sehr geachtet, dass man versteht, um was es geht, auch wenn die Sprache thailändisch ist und ich das nicht spreche oder verstehen kann. Ja, genau. Und jetzt habe ich... hast du so ein Highlight oder so einen Film, der dich besonders beeindruckt hat bei den Filmen, die du angeschaut hast? Also, da ich nie Animationsfilme gucke, hat mich der Film Familie Ziller macht Picknick sehr fasziniert. Also das war auch ein sehr, sehr spannender Film, 5 Minuten oder so. Und der war ja einfach sehr schräg und witzig. Aber ja, später mehr auch noch zu dem Film. Genau. Ja. Wollen wir erst nochmal Musik hören? Oder hast gerne. Du schon? Okay, wir hören dann nochmal ein Stück von der Gruppe, wie heißen die? Debarge? Ja, das ist schwierig. Ich weiß auch nicht, welche Sprache das ist, deshalb kann ich es auch nicht aussprechen. Klingt französisch, aber ja, es ist untertitelt mit ja, Paris, Frankreich, ist zumindest das Label. Also Debarge wahrscheinlich. I like it in der Disco-Version. Und das hören wir jetzt erstmal. Ja, ach so. Mhm. Ja, ich habe mir heute natürlich auch einen Film angeguckt, und zwar den Film Avalon. Und ich würde echt sagen, dass es sich sehr lohnt, diesen Film anzugucken, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt. Es handelt von zwei Männern, Perf und Pon, deren zwischenmenschliche Beziehung. Perf hat den Kontakt zu Pon abgebrochen. Geblieben sind Aufnahmen, die das Sexleben der beiden Männer zeigen. Perf war Pons 20 Jahre jüngerer Kameramann, dessen Bilder so imposant wie intim beinhalten Anfang und Ende einer Beziehung. Eine schmerzliche Rückschau, die existenzielle Fragen aufwirft und unmittelbar ergreift. Sex gilt in Thailand als schändlich, sündig, widerwärtig und ist kein Gegenstand öffentlicher Gespräche. Sex ist ein persönliches und privates Mysterium, das sich nur denen offenbart, die gemeinsam an ihm teilnehmen. Wunderschöne Farben und Bilder, die in diesem Film vorkommen, und auch die Geschichte, um die es geht, eine verlorene Liebschaft. Der Film zeigt auch sehr viele, sehr nahe und intime Szenen. Ein wunderschön ästhetischer Film. Für alle Leute, die auch darauf Lust haben. Der Film Avalon wird noch am 31., also am Samstag, und am Sonntag, den 1. November zu sehen sein. genau. Vielleicht kann ich noch einen Film hinterher schieben, der auch mir ganz gut gefallen hat. Das ist der Film Nova Schichta oder Neue Schicht auf Deutsch. Auf Englisch, im englischen Titel heißt er, glaube ich, A New Shift. Das ist eine slowakische Produktion. Da lernen wir so den 44-jährigen Punkrock-Fan Tomasz kennen, der 21 Jahre lang im lokalen Bergbau da in Ostrava gearbeitet hat, in der Mine, die so neben Fußball, seinen Kindern und dem gemütlichen Feierabendbier das Zentrum seines Lebens ist. Die Mine muss dann aber aus wirtschaftlichen Gründen schließen und Tomasz macht daraufhin eine Umschulung zum Programmierer in so einem Bildungsangebot, das von Gewerkschaften und ja auch von dem Staat sozusagen dafür diese ganzen arbeitslos gewordenen Minenarbeiter angeboten wird. Und ja, wie das dann ausgeht, das könnt ihr in diesem Film sehen. Auch ein Film, der so ein bisschen von diesen Kontrasten lebt. Da sind halt einerseits diese Minenarbeiter und andererseits ist da eben diese schöne neue Welt, die schöne neue neoliberale Welt auch der Programmierer, der Hochschulabsolventen und ja auch der Umschulungen natürlich. Also das Ganze hat auch was mit der slowakischen Version unserer Jobcenter zu tun, die da diese schönen Umschulungen anbieten. Ja, und mir hat das durchaus Spaß gemacht, den Film anzugucken. Der kommt morgen nochmal um 17 Uhr im Krassi-Museum hier in Leipzig und am Sonntag kommt er dann nochmal um 11.30 Uhr im Sinister. Alles Nähere über den Film könnt ihr noch unter doc-leipzig.de erfahren. Und jetzt hören wir nochmal Musik oder hast du noch einen Film? Nö, ich hätte auch schon gerne die Musik. Genau, dann also, hören wir nochmal Deep Blue Song. Genau, Deep Blue Song von Flavien Berger. Tears in my eyes. Ja, das war nochmal Musik und wir machen weiter mit Filmen von der Doc-Woche. Ja, also ich habe mir dann auch noch einen Film angeguckt und zwar Eine einsame Stadt. Und da geht es darum, die Einsamkeit trägt in Berlin viele Gesichter. Junge, Alte sind von ihr betroffen. Männer, Frauen, Partnerlose und Verheiratete. Berlin ist die Hauptstadt der Singles. Eine ziemlich anonyme Stadt. Ein Miteinander füreinander gibt es eigentlich selten, erklärt ein Mann mittleren Alters. Berlin sei eine Stadt für Extrovertierte, findet Tessa. Das Gemüt der jungen Frau ist jedoch auf der gegenteiligen Seite verordnet. Die Konsequenz heißt Einsamkeit und die laugt einen schon ziemlich aus, sagt sie. Einen selbstbewussten Umgang mit den nagenden Gefühlen hat der 58-Jährige. Ephraim, Fotograf und Flaneur gefunden. Er sei ohnehin kein Typ für die Ehe. Schwebend wie zugewandt bewegt man sich in Greifs Film durch die Weiten der Stadt, wo Geschichte wie Unkraut zwischen den Pflastersteinen sprießen. Von der Eckkneipe zum Atelier, von den Parks zum Sportverein und immer wieder hinein in die stillen Wohnungen. Überall trifft sie auf ihre Zeugenschaft der Leere, deren Berichte berühren. Hoffnungslos machen sie gleichwohl nie. Auch ein sehr spannender Film, der viele Menschen aus der Seele spricht. Muss auch nicht nur in Berlin sein. Einsamkeit hat ja so viele Facetten. Und deshalb finde ich den Film super und auch die Idee dahinter. Für alle, denen es ähnlich geht, der Film spielt noch am 30. und 31. in den Kinos. Hast du Berlin darin wiedererkannt oder warst du schon häufig in Berlin? Ja, also ich war, wie oft? 4-mal, glaube ich, in Berlin. Und ich muss auch sagen, also so für 3 Tage finde ich super, dorthin zu fahren und so ein bisschen herum zu flanieren. Aber so für länger kann ich mir das einfach nicht so gut vorstellen, weil es ist mir einfach zu groß. Und ich merke, selbst wenn ich nicht so lange dort bin, dass dass die Einsamkeit schon da ist. Also so diese Anonymität, man läuft so aneinander vorbei und irgendwie ist es ja schräg einfach. Also für mich, man muss dazu sagen, ich komme auch von einem Dorf. Ja, man kann sich da leicht verlieren, auf jeden Fall in Berlin. Ja, genau. Das ist mir auch eigentlich immer, ich komme auch von einem Dorf, das vielleicht. Ja, ja. Ich habe auch noch einen Berlin-Film eigentlich mir angeguckt, nämlich von Annick Leroy. Das ist eine belgische Filmemacherin, die in den 70er Jahren auch in Berlin gelebt hat und 1979 dann diesen Film Berlin von, ja, der französische Titel ist mir gerade entfallen, aber der englische ist From Dawn to Dusk. Und das ist ein sehr elegischer Film in sehr schönen, langen Einstellungen gedreht, der so ein altes, schon untergegangenes West-Berlin abgefilmt hat, mit vielen S-Bahn-Fahrten auch, die dann immer irgendwo enden, weil damals hat ja immer noch alles irgendwo geendet an der Grenze, im Zweifelsfall. Und der ist auch irgendwie Winter in Berlin, was das Ganze nochmal grauer macht. Also er ist auch in Schwarz-Weiß gedreht und auch ein bisschen mit einem poetischen Interesse vielleicht für die Vergangenheit. Also Annick Leroy hat sich auch besonders für Else Lasker Schüler und Gottfried Benn zum Beispiel interessiert, also für Dichter, die in der Vergangenheit eben da in diesem Berlin herumgewandelt sind womöglich. Und sie hat sich aber auch für Menschen in Berlin interessiert. Wie gesagt, ich glaube, sie hat da selber auch gelebt in dieser Zeit und hat zum Beispiel einen jüdischen Antiquar getroffen, der nach dem Krieg dann wieder nach Berlin zurückgekehrt ist, obwohl er halt ja irgendwann in den 30er Jahren fliehen musste nach in die Sowjetunion und da auch in einem Bergwerk arbeiten musste und eigentlich auch ein bisschen eine schwere Überwindung war, dann wieder zurückzukehren nach Deutschland und nach Berlin. Der erzählt halt so im Off zu diesen sehr melancholischen Bildern von Berlin, von so einem ganz anderen Berlin, das man vielleicht, ja, also ich nicht mehr kennengelernt habe. Also ich war, glaube ich, 1986 oder so zum ersten Mal in Berlin und da war das schon wieder ein ganz anderes Berlin als das Berlin von 1979. Mhm. Aber für mich hat dieser Film auf jeden Fall sehr beeindruckt und die Filme von Annick Leroy, die kommen, glaube ich, nicht mehr in den Kinos jetzt. Das war so ein Schwerpunkt auf jeden Fall. Diese Filmemacherin, wo auch andere Filme, einer zum Beispiel über die Donau von ihr gezeigt wurden und noch andere Filme aus der ja, gesamten Karriere dieser Filmemacherin Annick Leroy. Auf jeden Fall kann ich es empfehlen, man kann die noch online gucken. Mit sehr langen Einstellungen, wie gesagt, diese Filme, also ist mehr Experiment drin als in vielen Filmen, die jetzt so laufen, die auch gut unterhalten, aber ich finde, sowas gefällt mir auch und sowas hat auch seinen Daseinsberechtigung auf dieser, bei dieser Doc-Woche, halt so experimentellere Sachen. Hm. Genau, wir hören jetzt wahrscheinlich nochmal Musik, oder? Hast du nochmal was rausgesucht? Ja, genau. Also ich habe, ich schreibe dir ein Buch von DJ Kotze und in, also mit Hildegard Knef. Hm. Genau. Das passt doch auch zu Berlin, zumindest die Hildegard Knef Connection. DJ Kotze kennt man nur von Fishmob oder so, kenne ich ihn zumindest, das ja eher in Norddeutschland verortet ist, aber Hildegard Knef passt nach Berlin. Thank you. sehr einfach sein. Auf jeder Seite steht nur kurz, ich bin dein. Und damit die Nachwelt es nicht vergisst, was ich fühlte, wenn wir uns geküsst. Hildegard Knef, ich liebe sie auf jeden Fall. Ja. Großartig. Auch. Du hast noch Filme angeschaut. Ja, ich habe mir noch zwei angesehen, zwei Kurzfilme. Und zwar einmal Familie Ziller macht Picknick, das habe ich vorhin schon ein bisschen angesprochen. Und zwar handelt es sich dabei um einen lustigen Animationsfilm und der Familie Marzilla, Parzilla und Godzilla, welche seit der Kreidezeit Picknick auf einer Insel machen. Diesmal jedoch haben sich dort Menschen angesiedelt und eine Stadt errichtet. Die Familie beginnt alles zu zerstören. In den Augen des Vaters lässt die Performance des Kleinen jedoch zu wünschen übrig. Zu verträumt und nuckelt immer noch an seinem Schnuller. Es handelt sich um eine kurzweilige Geschichte aus einem fast normalen Familienalltag. Ja, also ich fand den Film ziemlich schräg und amüsant. Wer den Film gesehen hat, weiß wahrscheinlich, wovon ich spreche. Aber es auch, also geht nur 5 Minuten, also dauert nur 5 Minuten. Und es zahlt sich auf alle Fälle aus, diesen lustigen Film zu gucken. Genau. Und wo er wann er kommt, könnt ihr unter doc-leipzig.de bestimmt rausfinden. Also die laufen ja immer in so kleinen Paketen, diese Animationsfilme, diese sehr kurzen. Aber auch online ist natürlich möglich. Ja, also ich bin nicht immer Fan von so Animationsfilmen. Irgendwie, ja, es ist einfach nicht so meins, aber der war schon ziemlich lustig einfach. Ja. Ja, ist ja auch das Festival für Dokumentar- und Animationsfilme. Ja. Das haben wir bis jetzt noch nicht so überbetont, dass da auch Animationsfilme kommen. Das stimmt. Aber ich habe doch schon sehr gute gesehen, auf jeden Fall. Hast du noch andere Filme gesehen, die jetzt? Ja, genau. Also einen habe ich noch gesehen, und zwar hieß der Play Me, I'm Yours. Genau, und das ist auch so ein Kurzfilm, ich glaube so 14 Minuten oder so ist der, also dauert der. Und bei dem sieht man verschiedene Bilder von FamilienmitgliederInnen, aber auch private Notizen, Gedanken, Sounds und also kurze Videoaufnahmen. Und in der Filmbeschreibung steht geschrieben, erst nach und nach kristallisieren sich Erzählstränge. Werden verworfen, wieder aufgenommen und schließlich in ihrer Vieldeutigkeit stehen gelassen. Es geht um die großen Fragen des Lebens, um Liebe, Familie, Beziehungen, Tod und gutes Essen. Nicht mehr und auf keinen Fall weniger. Ja, das klingt doch auch ganz gut. Ja. Ich habe auch noch Musik rausgesucht. Mir wurde nämlich eine Kassette zugesteckt am gestrigen Mittwoch. Von der grandiosen Band Rolf Pleck, nicht zu verwechseln mit Roy Pleck, der ja leider auch schon verstorben ist 1991. Die Kassette heißt Wheelbarrow Rodeo und ist eine Leipziger Band, sogar aus Zschocher oder Schleusig, also aus ja, dem Leipziger Südwesten. Und darauf befindet sich das Stück Out of My Head into My Bed. Vielleicht auch eine ganz geeignete Strategie in dieser Corona-Krise. Und das kommt direkt von dieser Kassette, die mir dazu geschickt wurde. Also Achtung, ich muss jetzt erstmal in den Kassettenrekorder gehen und auf Play drücken. Again! Hast du noch? Selbst ich kann sie auch an dem Netto, sag ich guten Tag. Ich lass die Katze aus dem Haus, aus dem Keller raus. Ich will raus in meinen Kopf, wieder zurück in mein Bett. Out of my head, into my bed. Ich bin mir richtig Geld verdient. Trink ich einen Kaffee, bin ich voll ausgelassen. Smalltalk am Kopierraum. Oh, die Katze. Ich will raus mein Kopf. Raus mein Kopf. Wieder zurück in mein Bett. Zurück in mein Bett. Out of my head, into my bed. Am Samstag habe ich die Restmülltonne rausgestellt und plastikfreies Verpackungsmaterial bestellt. Hab ich damit eingerollt. Meine Szenische geschickt. Ich will raus in meinen Kopf. Raus in den Kopf. Wieder zurück in mein Bett. Zurück in mein Bett. Out of my head, into my bed. Out of my head. Auch gleich weiter, ist ja eine Kassette, die läuft dann immer weiter, nicht wie diese Internetmedien, die dann immer aufhören zumindest, aber Kassetten, also nein, das ist schwierig. Schon ein Medium der Vergangenheit. Ja, jetzt noch eine kleine Nachricht. Es gab ja vor einer Weile nämlich, wir blenden damit auch über zum nächsten Blog, nämlich dem Covid-19-Blog aus gegebenem Anlass. Da gibt es ja auch jetzt einige Neuigkeiten. Denn ja, es wurden ja Maßnahmen verhängt, jetzt, die ab Montag dann gelten sollten. Ab dem heutigen Donnerstag gelten auch hier in Leipzig schon besondere Bedingungen, insbesondere für den öffentlichen Nahverkehr an den Haltestellen. Darf man sich da nur noch mit Maske, teilweise mit Mund-Nasen-Schutz aufhalten. Und auch innerhalb des Innenstadtrings gibt es da diese Mund-Nasen-Schutzpflicht. Und auch auf die Gastronomie und andere Bereiche hat das Auswirkungen. Das könnt ihr auf der Seite der Stadt Leipzig nachlesen unter leipzig.de. Da ist so eine Coronavirus-Abteilung, wo alle genauen Verfügungen aufgeführt sind. Hast du das schon bemerkt? Bist du schon durch die Innenstadt gekommen heute? Ja, ach so, ja. Ich habe es am Anfang nicht gecheckt, dass es schon gilt. Und dann habe ich mir aber schnell eine Maske aufgesetzt, weil es ja auch wichtig ist. Und ja, deshalb, also ich habe es dann mitbekommen. Ja. Ja, also man hätte es schon voraussehen können, aber irgendwie kam es dann doch wieder sehr überraschend, auch mit diesem quasi Lockdown-Light, der ab Montag dann bundesweit gelten soll. Und immerhin, ich möchte noch eine gute Nachricht vermelden, nämlich es gab ja dieses Konzertexperiment vor einer Weile mit Tim Bensko, der euch vielleicht bekannt ist von diesem Lied da mit dieser Maschine, die er nicht ist, also ich bin keine Maschine oder so ähnlich, in der Arena hier in Leipzig. Und die beteiligten Wissenschaftler von der Universitätsmedizin Halle haben jetzt heute, am heutigen Donnerstag, auch die dazugehörige Forschungsstudie veröffentlicht unter dem Titel Restart 19. Ist sie auf der Internetseite restart19.de auch einsehbar. Im Ergebnis werden große Kultur- und Sportveranstaltungen in Hallen mit vielen Zuschauern auch während einer Pandemie für möglich gehalten, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Dazu gehören adäquate Belüftungssysteme mit Frischluftzufuhr, strenge Hygiene- und Abstandsregeln, weniger Zuschauer als sonst üblich, naja, das versteht sich irgendwie von alleine, permanente Maskenpflicht und Kontrollen. In der Studie wurde festgestellt, dass für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen die Anzahl der Besucher an das aktuelle Infektionsgeschehen angepasst werden muss, was ja erstmal auch ganz naheliegend ist. Aber so sind sie halt, die Wissenschaften, die müssen immer alles ganz genau aufführen dann auch. Und es gibt halt noch andere Bedingungen, die da für ein gelingendes Konzert oder so nötig sind. Also eben ein regelmäßiger Austausch der Raumluft mit frischer Luft und dann ist für das Ansteckungsrisiko auch eine entscheidende Schlüsselkomponente. Genau, also ein regelmäßiger Austausch mit frischer Raumluft ist ein wesentlicher Faktor. So der Leiter der Studie, Stefan Moritz von der Universitätsmedizin in Halle. Die Forscher errechneten unter anderem, dass bei schlechter Belüftung das Infektionsrisiko bis zu 70 Mal höher ist. Unabdingbar für Großveranstaltungen ist auch die Einhaltung strenger Hygienekonzepte mit Abstandsregeln und Maskenpflicht während der Veranstaltung. Zuschauer dürfen auch nur auf Sitzplätzen das Geschehen verfolgen. Im Stehen besteht die Gefahr unkontrollierter Kontakte und damit der Verbreitung des Coronavirus. Ja, die Wissenschaftler hatten in ihrer Studie verschiedene Szenarien simuliert mit 8.000, 4.000 und 1.700 Zuschauern. Per Computer wurde dann der Luftstrom, der Ausstoß, der Aerosole in der Luft dargestellt und berechnet und so weiter. Grundlage für die Studie war ja, wie gesagt, dieses Konzert da in der Arena am 22. August. Tim Bensko, der ja bekanntlich keine Maschine ist, wie schon mal erwähnt. Dabei haben die Wissenschaftler von den ungefähr 1.400 freiwilligen Teilnehmern ziemlich große Datenmengen erhoben, die dann ausgewertet wurden und jetzt auch unter restart19.de/Presse verfügbar sind. Das ist so ein Download-Abteil, wo die ganzen Studienergebnisse aufgeführt sind. Größere Risiken herrschen dann bei solchen Veranstaltungen, insbesondere beim Einlass oder in Pausen oder wenn die Leute wieder gehen. Und ansonsten war zumindest beim Testkonzert so ein wesentlicher Faktor, nämlich die Bereitschaft, eben diesen Mund-Nasen-Schutz auch konsequent zu tragen, relativ hoch. Und das spielt, glaube ich, dann auch eine Rolle bei so größeren Veranstaltungen. Und zusammen mit dem Belüftungskonzept hat das scheinbar dann da ganz gut funktioniert, aber in ja, kritischen Covid-19-Phasen, wie jetzt im Moment gerade eben, in denen allgemein darüber nachgedacht wird, wie man die Menschen abhalten kann, ständig sinnlos in der Gegend rumzulaufen und zu sinnlosen Dingen wie Popkonzerten zu gehen, dass vielleicht ein Zuhausebleiben doch auch gar keine so schlechte Lösung. Wie gesagt, in Leipzig hat sich das ja im Vergleich jetzt zu den letzten Tagen ein bisschen vermindert. Also die Ansteckungsquote war jetzt am gestrigen Mittwoch, glaube ich, von Dienstag auf Mittwoch bei plus 35, was ja dieser kritische Wert ist, wo halt dann Maßnahmen eingeleitet werden. Am heutigen Donnerstag war das von Mittwoch auf Donnerstag wieder auf plus 25 gefallen, immerhin. Aber das ist natürlich auch immer die Frage, wie sehr da halt die Dinge auch tatsächlich gemessen werden können. Das ist ja auch immer eine Frage der Statistik, ob tatsächlich alle erfasst werden. In Österreich ist das ja auch, du kommst aus Österreich, Linda, da war das ja auch ein bisschen ein Problem. Ja. Warst du in Österreich teilweise, als da Lockdown war? Ich war im Juni und da ging es schon wieder. Also ich darf ja einreisen, weil ich die Staatsbürgerschaft habe. Aber jetzt würde ich natürlich auch nicht einreisen, wenn es so kritisch ist gerade. Also da passe ich schon auch auf und will auch aufpassen, auch auf die anderen Leute und niemanden irgendwie gefährden oder so. Ja genau, aber Österreich, ja, die haben das vielleicht auch nicht so gut hinbekommen. Weil es halt schon, also es, die Zahlen steigen einfach sehr, sehr schnell. Ja. Ja, also viele Länder hat das ja auch nochmal erwischt, die auch dachten, dass sie relativ sicher sind. Ja. Von daher kann man das kaum sagen. Sogar die ostdeutschen Bundesländer, die sich immer ein bisschen sicherer wähnten, jetzt sind jetzt auch etwas stärker betroffen. Ja. Du hast auch nochmal Musik rausgesucht jetzt. Genau, auch österreichische Musik, also von Freunden von mir. Und zwar vom Naim Aist und Magdalena Spinker. Ja, hört einfach mal rein. Thank you. Okay, da geht's gleich weiter, aber wir drücken auf Stopp. Ja. Ja, kannst du noch was sagen über die Musik, die wir gehört haben? Ja, also das sind Freunde von mir, die zurzeit einfach so zum Spaß Musik machen, aber es hört sich richtig gut an, finde ich. Also ich höre die auch sehr, sehr gerne. Genau, Mariposa ist auch so ein Lied von ihnen, das ganz cool ist. Vielleicht, wenn noch Zeit ist, können wir das ja auch hören. Ist ja eine Gruppe aus Linz. Genau, ja. Wo liegt das? Das liegt in Österreich. In Oberösterreich, genau. Ja, okay. Ich komme ja aus Linz und deshalb kenne ich die. Und das sind auch Freunde von mir, genau. Mhm. Ja. Ja, wir sind jetzt auch beinahe schon am Ende angelangt. Wir hatten jetzt alles drin, eigentlich die Doc-Woche und Covid-19. Wobei bei Covid-19 bleiben ja noch einige Fragen offen, wie das jetzt ab Montag hier weitergeht. Ob sich das dann auch nochmal auf die Leipziger Bestimmungen auswirkt, halt diese neuen bundesweiten Regelungen, ob das dann auch nochmal verschärft wird. Das hängt nicht zuletzt auch davon ab, wie sich jetzt die Zahlen entwickeln. Also manchmal ist es ja auch so, habe ich das Gefühl, dass dann, sobald irgendwas verkündet wird, dann auch vielleicht dann doch sich die Zahlen ändern, weil auch die Bevölkerung so ein bisschen dann auch darauf reagiert, dass das nur verkündet wird, dass es halt ab jetzt strenger zugehen soll. Ja. Ja, und es war ja auch spannend, weil in Leipzig gab es ja eigentlich, oder die Zahlen steigen ja nicht so schnell so hoch wie, also natürlich Berlin ist was komplett anderes, die Bevölkerungsdichte ist ja viel, viel höher, aber trotzdem würde ich sagen, so ist es spannend, dass in Leipzig nicht so viele, also nicht so viele Fälle gibt. Ja, im Vergleich zur sächsischen Provinz sind es immer noch relativ viele in Leipzig. Es gibt auf der Seite der sächsischen Landesregierung auch noch so eine Karte, wo die gesamte sächsische Verbreitung, da gibt es auch noch so Hotspots, wo mehr Verbreitung ist. Aber in den Städten ist natürlich immer ein bisschen mehr halt. Und das ist immer noch so im, unter 35 jetzt wieder gesunken ein bisschen. Aber ich glaube, irgendwelche Maßnahmen sind vermutlich schon irgendwie auch sinnvoll. Mhm. Das soll sich ja auch alles nur statistisch auswirken und das ist ja gerade das Schwierige daran, halt, dass es sich eben nur statistisch bemerkbar machen soll und ja natürlich auch in der Praxis, aber soll eben die Zahlen nach unten drücken. Ja. Und die Zahlen sind ja an sich auch was nicht immer ganz Zuverlässiges, weil halt viel auch nicht so wahrgenommen wird. Ich habe auch nochmal ein Stück Musik rausgesucht, das hören wir jetzt nochmal, nämlich eine Platte, die nochmal wieder veröffentlicht wurde in der letzten Zeit von der Gruppe Mutter aus Berlin. Und das ist die Platte Hauptsache Musik, die wurde im Original in den 90er Jahren veröffentlicht und davon hören wir jetzt nochmal das Stück, ein kleines Stück Papier. Is the world really over? Is it all paranoia? Yesterday Al-Qaeda and now the corona. Ja, da liegt noch was anderes. Und dort steht ein kleines Stück Papier, liegt auf der Straße, heb es auf und lies die Sätze, die dort stehen, Wort für Wort. Und dort steht ein kleines Stück Papier, liegt auf der Straße, heb es auf und lies